Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen nun das Krimi-Hörspiel Juwelen für eine Braut von Anne Faber. Darin bekommen es zwei Pariser Juweliersbrüder mit einer ebenso schönen wie geheimnisvollen Unbekannten zu tun, die sich für kostbare Colliers interessiert. Mein Name in diesem Spiel ist Emile Pitou. Ich bin Juwelier in der Rue de la Paix. Dort ist mein Geschäft. Elegant, gediegen, von bestem Ruf. Es gehört mir und meinem Bruder Marcel. Wir beide stehen im Laden. Schließen Sie die Augen, Monsieur Damme. Und schon sehen Sie uns vor sich. Ach, diese Augen! Schau mich ihn wieder an wie ein geprügelter Hund, Marcel. Ich schau dich gar nicht an. Überhaupt nicht. Ich frage dich nur, musst du heute schon wieder ausgehen? Ich muss nicht. Aber ich gehe. Wer ist denn diesmal? Ein Blumenmädchen, eine Tänzerin? Eine russische Gräfin. Rose aus Kiew. Flutroter Locken hinter einem Fächer von weißen Reiherfedern. Ein bezaubernder Akzent, das ist hinreißend. Ja. Und kostspielig. Immer deine Geschenke. Unechte Perlen für eine vermutlich unechte Gräfin. Das ist doch kein hoher Eintrittspreis. Billiger als jede Ehefrau. Findest du nicht? Ich verstehe dich nicht, Emil. Alle diese... Und jedes Mal eine andere. Warum tust du das eigentlich? Aus Gesundheitsgründen. Ist frivol. Du wirst von Tag zu Tag frivoler. Und du wirst von Tag zu Tag dicker, wenn du nicht aufpasst, mein kleiner Marcel. Also, wirklich. Da haben sie uns, Monsieur Damme, die Brüder Pitou. Und es ist wie so oft so auch hier. Der Schein trügt. Ich, Emil, habe zwar ein romantisches Profil, jedoch meine Ansichten über und meine Absichten auf die Damen sind unromantisch und von platter Eindeutigkeit. Auch sonst bin ich ein durch und durch nüchterner Mensch. Der etwas pummelige Marcel hingegen ist ein Mann der zarten Empfindung, der Fantasie, ein Mann von Gemüt. Beide aber sind wir vortrefflich ausgebildete Juweliere und führen mit Hingabe unser ererbtes Geschäft in der Rue de la Paix. Es ist 10 Uhr vormittags. Soeben fährt dort eine Droschke vor. Eine Dame entsteigt ihr und betritt unseren Laden. Die übliche Begrüßung. Monsieur? Monsieur? Madame? Madame? Die üblichen Floskeln, die üblichen Fragen und wir sind mitten im Geschäft. Ein Hochzeitsgeschenk, sagten Sie, Madame? Ja, für die Schwester meines Mannes. Es wird eine sehr repräsentative Hochzeit. Leider. Mein Mann hat es gar nicht besonders gern, aber meine Schwägerin heiratet den Grafen Latouche und... Sie verstehen. Oh, Madame. Dann ist Ihr Herr Gemahl also Professor Perrier. Der Ehrenarzt. Psychiater, Monsieur. Das klingt besser. Pardon. Die Patienten meines Mannes... kommen ausschließlich aus den besten Kreisen. Sie wissen viel, Monsieur. Es gehört zur Kunst des Juweliers, nicht nur über kostbare Steine Bescheid zu wissen. Sondern auch die Klatschspalten der Gazetten auswendig zu lernen, nicht wahr? Eine halbe Stunde später... liegen unsere beiden kostbarsten Garnituren ausgebreitet vor Madame auf dem Ladentisch. Monsieur Pitou, Ihre Scherze sind charmant, aber es kommt wirklich nicht darauf an, welcher Schmuck am besten zu mir passt. Es dreht sich ausschließlich um meine kleine Schwägerin. Ach so. Diese Rubingarnitur, Madame, hat eine Fassung von exquisiter Schönheit. Nicht wahr, Marcel? Marcel? Bezaubernd, ja. Aber... Und der Brillantschmuck. Diadem, Collier, Ohrgehänge und Armband, Madame. Sie haben Ihre Kennerschaft hinreichend bewiesen. Ihnen brauche ich über Klarheit und Feuer der Steine nichts mehr zu erzählen. Nicht wahr, Marcel? Marcel? Ihr stummer Bruder scheint anderer Meinung zu sein. Er ist nicht stumm, er ist scheu, Madame. Und das auch nur in Gegenwart von Damen. Aber er ist einer der ersten Fachleute Frankreichs mit unfehlbarem Blick für Edelsteine und, Madame, für Menschen. Was den guten Juwelier es ausmacht, ich sage das ganz ohne Neid. Was haben Sie denn gegen die Brillanten, Monsieur? Marcel, Madame fragt dich, was du gegen die Brillanten hast. Die Brillanten, gar nichts. Ich habe nichts dagegen. Lupen rein und von erlesener... Nur für eine junge Dame, ein wenig zu prunkvoll, zu... Für eine junge Dame, meine ich. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Mein eigener Geschmack rät mir zu den Rubinen. Aber die Brillanten entsprechen vermutlich mehr der gesellschaftlichen Situation. Ja. Madame, ich rate zu den Brillanten. Sie sind zeitlos und auch die Fassung ist von beachtenswertem Stil und Reiz. Ich wage eine so kostbare Entscheidung, nicht ohne meinen Mann zu treffen. Aber wie bekomme ich ihn nur hierher? In ganz Paris scheint mir kein Mann so beschäftigt zu sein wie er. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Meine Droschke wartet draußen. Aber selbstverständlich, Madame, wünschen, dass Sie einer von uns mit dem Schmuck zu Ihrem Herrn Gemahl begleitet. Habe ich recht? Sie haben es erraten. Ich sage dem Kutscher Bescheid. Kurze Zeit später sitzt Marcel neben Madame im Fond der Droschke. Jawohl, Sie haben recht verstanden, es ist mein Bruder, der die Dame begleitet. Denn er übt eine unbeschreibliche Wirkung hochkarätiger Zuverlässigkeit auf distinguierte Kundschaft aus. Deshalb halte ich mich lieber zurück. Da sitzt Marcel also neben der Dame, eingehüllt in eine Wolke ungewöhnlichen Parfums von Seiten der Dame und seine eigene Schüchternheit. Auf seinen Knien umklammert er mit beiden Händen eine wohlverschlossene Tasche. Die Droschke fährt über die Place de la Concorde zu den Champs-Élysées. Hinter dem Arc de Triomphe geht es zu den eleganten Villen von Neuilly. Eine der prunkvollsten dient Herrn Professor Perrier als Wohnung, Praxis und zugleich exklusives Privatsanatorium. Kommen Sie, Monsieur Pitou. Ja, danke schön. Guten Tag, Madame. Der Herr Professor erwartet Sie schon. Ich weiß, Henri, danke. Bleiben Sie nur, Henri. Ich bringe Monsieur selbst in die Vorhalle. Ja, Madame. Schon kapiert. Alles klar. Bitte, Monsieur Pitou, warten Sie hier in der Halle. Ich möchte meinen Mann erst unter vier Augen bearbeiten. Geben Sie mir den Schmuck mit. Oder ist Ihnen das zu riskant? Aber Madame, selbstverständlich. Bitte sehr. Danke. Also wir beide sind für die Rubine abgemacht? Ja. Und sagen Sie ihm, es sind wirkliche, echte Rubine aus Siam. Nicht solche übliche, die man nur so nennt. Daher auf der Preis. Ja. Gut, Monsieur. Bitte etwas Geduld. Ich rufe Sie gleich. Ja. Okay. Wunderbar auf die Minute. Kann man uns hören, Professor? Nein, die Tür ist absolut schalldicht, Madame. Bitte setzen Sie sich. Danke. Haben Sie ihn mitgebracht? Ja. Er wartet draußen in der Vorhalle. Ahnungslos. Aber beruhigen Sie sich. Glauben Sie mir, Sie konnten nichts anderes tun. Es ist der einzige Weg. Ja, der einzige Weg. Sie wollen Ihrem armen Bruder doch helfen. Ja, das will ich. Seit ich vorgestern mit Ihnen gesprochen habe, ist es schlimmer geworden. Manchmal weiß er nicht einmal mehr, wer er ist. Typisch, ja, das ist typisch. Und er hat plötzlich einen ganz neuen Wahn, Juwelen. Er spricht ständig von gestohlenem Schmuck, von Brillanten und Rubinen. Das war dann der Vorwand für mich, ihn hierher. So furchtbar, dieses Lügen. Was haben Sie ihm denn gesagt? Sie würden über den Schmuck mit ihm sprechen. Ah, das werde ich auch tun. Noch etwas, Professor. Ja. Mein Bruder ist gutartig, solange man ihn nicht reizt. Nur wenn man ihm nicht recht gibt, wenn man ihm widerspricht, dann fängt er zu toben an manchmal. Überlassen Sie das alles mir. Wir werden ihn einige Tage beobachten und dann... Ja, behalten Sie ihn da, solange es notwendig ist. Kosten spielen keine Rolle. Darf ich Ihnen gleich einen Scheck als Anzahlung? Aber Madame, nicht von Ihnen. Gehen Sie jetzt und machen Sie sich keine Sorgen mehr. Sie haben genug gelitten. Ja, ich möchte nicht durch die Vorhalle gehen. Ihn jetzt zu sehen, wie ein Abschied, so trage ich nicht. Selbstverständlich. Dieses Zimmer hat viele Türen. Nehmen Sie den hinteren Ausgang. Hier, bitte, Madame. Ja, meine Droschke wartet draußen. Holen Sie ihn bitte erst, wenn ich fort bin. Verlassen Sie sich auf mich. Ich danke Ihnen, Professor. Auf Wiedersehen, Madame. Nein, bitte hier. Durch diese Tür. Ja. Bitte schön. Sie hören von uns. Ja. Ja, Herr Professor? Was macht er? Patient verweilt noch immer ordentlich auf dem Stuhl in Vorhalle. Aber wird bald das Zappeln anfangen. Kenne ich doch. Ich hole ihn mir gleich, Henri. Halten Sie sich hinter Tür A bereit, ja? Zwangsjacke? Ja, möglich. Kommen Sie bitte. Bitte treten Sie ein. Guten Tag, Herr Professor. Wo sind Sie denn? Ich meine, wofür haben Sie sich entschieden? Bitte nehmen Sie Platz, Baron. Ja. Danke. Baron? Wieso Baron? Das muss ein Irrtum. Ich bin Juwelier Pitou aus der Rue de la Paix. Ihre Frau Gemahlin wollte... Wo ist sie denn? Sie hat Ihnen doch eben den Schmuck... Also gut, sprechen wir miteinander über Schmuck. Sie lieben Juwelen, ja, glitzernde Juwelen. Herr Professor, im Himmels Willen, Ihre Frau hat Ihnen noch eben zwei Garnituren vorgelegt. Rubine und Brillanten. Ach, Rubine also und Brillanten. Ja, als Geschenk zur Hochzeit Ihrer Schwester mit dem Grafen Latouche. Wo ist denn der Schmuck? Herr Professor, im Himmels Willen. Aber ruhig, bitte bleiben Sie doch ganz ruhig. Bitte setzen Sie sich wieder. Was machen Sie denn da? Ich prüfe Ihre Reflexe. Lassen Sie Ihre Hände von meinen Reflexen. Wo ist mein Schmuck? Wo ist Ihre Frau? Meine Frau befindet sich in Nizza. Was? Seit einer Woche. In Nizza? Betrug! Mein Schmuck, wo ist der? Wo ist sie? Hinsetzen! Bleiben Sie jetzt ruhig. Sie war hier in diesem Raum. Ich rieche Ihr Parfum. Hier bei Ihnen. Mit meinem Schmuck im Wert von 86.000 Francs. Herr! Wo ist sie? Sagen Sie es mir auf der Stelle oder ich... Gut, setzen Sie sich wieder und versprechen Sie mir, ganz ruhig zu bleiben. Aber ich werde Ihnen alles sagen. Ihre Schwester ist weggefahren. Wer? Sie hat sie mir anvertraut. Welche Schwester? Sie sind sehr krank, Baron. Was? Und ich werde Ihnen helfen. Das ist ja heller Wahnsinn. Begreifen Sie denn nicht, das ist Betrug. Abgefeimter Betrug, 86.000 Francs. Und Sie sind der Komplize. Komplize! Was erlauben Sie sich? Aber Henri, schnell! Lassen Sie mich! Hab ihn schon, Professor. Alles klar. Hört schon auf mit Zappeln. Was tun Sie? Was soll das? Ich bin Professor Perrier, der Psychiater. Sie befinden sich als Patient in meinem Privatsanatorium. Wussten Sie das nicht, Baron? Bring ihn fort, Henri. Gummizelle? Ja, es tut mir leid, Baron. Nein, das ist ja heller Wahnsinn. Ruhig. Wahnsinn. Hilfe. Das ist es. In der Tat. Wahnsinn. Monsieur Dame, um 11 Uhr vormittags hatte mein Bruder Marcel mit Dame und Schmuck die Rue de la Paix verlassen. Bis 2 Uhr bleibe ich ahnungslos und gelassen. Dann beschleicht mich eine leise Unruhe. Um 3 Uhr besteige ich eine Droschke und fahre nach Neuilly. Um 4 Uhr nachmittags ist es mir gelungen, Herrn Professor Perrier zu überzeugen und meinen verstörten Bruder endlich aus der Gummizelle zu befreien. Der Professor verabreicht sich selbst und uns beiden ein beruhigendes Pulver. Und anschließend Tee und Cognac in seiner Bibliothek. Fassungslos, fassungslos. Jawohl, Monsieur. Sie sehen mich fassungslos. Ich fühle mich missbraucht, getäuscht wie noch nie in meinem Leben. Das ist unbegreiflich. Nicht so ganz, Herr Professor. Schließlich sind wir beide genauso auf die Dame hereingefallen. Wir, Juweliere, Menschenkenner und Misstrauer von Beruf. Das trifft. Oh, das trifft. Ja, und mit Recht. Ich, ein Psychiater. Zu spät. Ich werde Ihnen jede nur mögliche Hilfe zuteil werden lassen. Sie sind doch ausreichend versichert. Aber selbstverständlich. Gegen Diebstahl, Emil. Einbruch und Diebstahl. Nicht ausdrücklich, auch gegen Betrug. Was willst du damit sagen? Dass es Schwierigkeiten gibt. Überleg doch mal, Emil. Du hast der Dame... Dame. Ja. Der Dame. Jawohl. Hast du besinnungslos vertraut. Ich habe ihr ohne Überlegung Schmuck im Wert von 86.000 Francs in die Hand gedrückt. Der Professor hat ihr zur Flucht verholfen. Ich bitte Sie. Zur Flucht verholfen, jawohl. Indem er ihr eigenhändig die Hintertür geöffnet und mich in die Gummizelle gesteckt hat. Monsieur Pitou, mein Gott, was sollte ich tun? Sie schienen außer sich. Mit Recht, mit Recht. Das konnte ich nicht ahnen. Sie haben sich ja nicht einmal von mir untersuchen lassen. Ihre Reflexe... Meine Reflexe waren ganz normal. Monsieur, ich fühle mich beschämt und blamiert. Genug. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Gehen wir zur Polizei. Nein. Nein. Ich schlage vor, dass wir das nicht tun. Was? Wieso, Marcel? Was denn sonst? Wir möchten Sie um Ihr absolutes Stillschweigen bitten, Herr Professor. Ja, ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Aber Marcel, sorgen Sie dafür, dass kein Mensch von der Sache erfährt. Das ist wichtig. Marcel, ich verstehe nicht. Wir sitzen hier schon viel zu lange herum, Emil. Komm, die Zeit drängt. Wir haben keine Minute zu verlieren. Würdest du mir jetzt bitte endlich erklären, was los ist? Warum fahren wir nicht sofort zur Polizei? Weil du dann die Geschichte morgen in allen Gazetten lesen kannst. Möchtest du das? Ganz Paris wird sich den Bauch halten vor Lachen über dich und mich. Für 86.000 Francs mache ich mich auch mal lächeln. Aha. Vorausgesetzt, dass du sie dafür wiederbekommst. Aber du bekommst sie nicht. Das behauptest du. Die Versicherung zahlt doch nicht, oder nur einen Teil. Und die Polizei? Wie viel gestohlene Schmuck schafft die wieder her? Sag mir das. Marcel, die Polizei kann... Die Polizei kann nichts dafür, dass sie nur einen Bruchteil von dem wieder auftreibt, was gestohlen wird. In unserem Fall ist es aussichtslos. Wieso denn? Wieso? Eine Frau, die sich so etwas Raffiniertes ausdenkt und es dann auch ausführt, ist unschlagbar. Die lässt sich nicht erwischen. Nicht von der Polizei, die nicht. Sag mal, bewunderst du sie eigentlich? Vielleicht. Na, fabelhaft. Und deshalb fahren wir jetzt einfach nach Hause und lassen Sie laufen mitsamt unserem Schmuck für 86.000 Francs. Nein. Ich habe mich gedemütigt wie noch nie ein Mensch zuvor. Das soll ihr noch leid tun. Man darf auch einen Mann wie mich nicht ungestraft lächerlich machen. Das werde ich ihr beweisen. Ach nein, ja. Aber wie denn, mein kleiner Marcel? Indem ich sie auftreibe. Sie und den Schmuck. Das Weibstück ist doch längst über alle Berge. Ist sie nicht. Wenn sie das ist, wofür ich sie halte, bleibt sie vorläufig in Paris und verhält sich ruhig. Das weißt du genau, ja? Denk doch mal nach. Der Psychiater hätte doch sehr bald merken können, dass ich nicht verrückt bin. Ja, bei dir ist das gar nicht so einfach. Hätte er es aber gleich bemerkt, dann wäre die Polizei jetzt schon seit Stunden informiert. Dann wären womöglich die Bahnhöfe bewacht und die Landstraßen. Das sollten sie doch auch zum Teufel. Und du schwätzt und schwätzt und schwätzt. Emil! Ich habe schon Bescheid gewusst, da warst du noch ahnungslos in der Rue de la Paix. Ich habe einen gewaltigen Vorsprung vor dir. Geistig. Ich habe Stunden nachgedacht in der Gummizelle. Und ich habe einen genauen Plan. Hör zu! Nein! Ich werde Pierre Le Pelican in der Unterwelt herumhorchen lassen. Ach, deinen Edelgaun. Mhm. Bist du denn wirklich so naiv und bildest dir ein, dass der die Person für dich auftreibt, nur weil er dir was schuldig ist? Nein, aber... Wenn er bei den richtigen Leuten die richtigen Fragen gestellt hat, dann weiß ich, dass ich recht habe. Womit? Sie ist keine Berufsverbrecherin, Emil. Und sie hat es allein gemacht, ohne Hilfe. Großartig. Irgendwo hier in Paris wartet sie ab. Steht morgen nichts in der Zeitung, hält sie das für einen Trick der Polizei. Sie ahnt nicht, dass ich hinter ihr her bin. Das ist mein Vorteil. Das ist doch einfach kindisch. Was weißt du denn von der Person, außer dass sie blond ist? Ja, bin ich gar nicht so sicher. Aber sonst weiß ich mehr über sie als andere. Ich bin mit ihr in einer Droschke durch Paris gefahren. Sie muss eine fantastische Schauspielerin sein. Und ich kenne ihr Parfum. Es ist sehr ungewöhnlich. Marcel, Marcel, komm zu dir. Wir müssen uns beeilen. Tu mir einen Gefallen, Emil. Such du nach dem Kutscher, der sie und mich nach Neuilly gebracht hat. Mit dem ist sie allein wieder weggefahren. Ich denke ja. Du findest ihn leicht. Er wird dir erzählen, dass sie bald wieder ausgestiegen ist. Verlass dich darauf. Nein. Lass mich jetzt aussteigen. Ich fange sofort an. Tu du das Deine. Nein, Marcel, da spiel ich nicht mit. Monsieur Dame, schließlich habe ich doch mitgespielt. Also, ich suche nach dem Kutscher, während er durch Paris irrt und an Parfümflaschen herumschnüffelt. Oder hier, Souvenir d'amour. Na, zu süß, zu weich, zu lieblich. Hier, Baiser de Fleur. Nein. Monsieur, was soll ich Ihnen noch anbieten? Ich weiß wirklich nicht, was ich... Was haben Sie denn da drüben? Die Herrenartikel, Pomaden, Rasierwasser. Und das hier, dieses. Polispani, ein spezielles Herrenparfum. Darf ich... Das ist es. Kann ich Ihnen aber für eine Dame wirklich nicht empfehlen, viel zu herb. Damen mögen das im Allgemeinen nicht. Das heißt, mit einer Ausnahme, eine Kundin nimmt es. Wer? Eine auffallende Kundin. Überall hat sie herumgeschnuppert, genau wie Sie, Monsieur. Zu süß, zu weich, zu lieblich. Die Herrenartikel hat sie sich auch genau angeschaut. Unsere neuen Dampfbartbinden, das Haarwuchsmittel Non Plus Ultra. Das möchte ich Ihnen übrigens besonders empfehlen, Monsieur. Ja. Und nett. Über den türkischen Bartwuchsbalsam hat sie so komisch gelacht. Schließlich riecht sie an dieser Flasche Herrenparfum, sagt sie. Egal, und kauft es für sich. Wie heißt sie? Bitte sagen Sie es mir. Ihren Namen weiß ich nicht, aber ich glaube, sie ist Schauspielerin oder so etwas. Schauspielerin? Blond? Nein, dunkel. Sie war schon ein paar Mal hier. Jedes Mal hat sie nur dieses Parfum genommen. Peau d'Espagne. Ja, Peau d'Espagne. Emil. Emil, ein Herrenparfum. Peau d'Espagne. Sie benutzt ein Herrenparfum. Na und? Das sagt doch ungeheuer viel über sie aus, findest du nicht? Nein. Und sie ist Schauspielerin oder sowas. Ach, Vermutungen, alles Vermutungen. Hast du eigentlich den Kutscher gesucht? Ja, gesucht und gefunden. Sie ist bald wieder ausgestiegen, sagt er, noch vor dem Arc de Triomphe, hat bezahlt, ein gutes Trinkgeld und weg war sie. Wie ich gesagt habe, ganz genau. Ich kenne sie. Oh, ich kenne sie immer besser. Sag mal, wie lange denkst du eigentlich, dass ich diesen Blödsinn noch mitmache? Ich gehe zu Trauschau Wem. Heute noch. Wohin? Zu Trauschau Wem, Detektivagentur. Das sind ausgezeichnete Fachleute. Das würde ich nicht tun. Das kostet uns Hunderte von Francs. Ach so. Ein paar Hunderte für 86.000 Francs, das ist dir natürlich zu viel. Tu, was du für richtig hältst, Emil. Genau wie ich es auch tue. Nur, ich finde sie. Verlass dich drauf. Monsieur Dame, ich bin natürlich nicht zu Trauschau Wem gegangen. Bitte versuchen Sie gar nicht erst, das zu verstehen. Ich verstehe mich selber nicht. Und noch weniger meinen kleinen Bruder Marcel. Seitdem er in der Gummizelle war, hat er sich verändert. Aber ich auch. Ich gehe nicht aus, ich pfeife auf die russische Gräfin, ich bleibe zu Hause und mache mir Sorgen. In den nächsten Tagen bekomme ich Marcel kaum zu Gesicht. Er taucht nur kurz zu den Mahlzeiten auf und schaufelt ungeheure Mengen in sich hinein. Das macht er leider immer, wenn er sich aufregt. Ja, Marcel, beinahe hätte ich's vergessen. Das ist ein Brief für dich. Von wem? Mach auf, ich hab's eilig. Von Pelikan, einem Edelgauner. Was schreibt der? Lies doch vor. Sehr hochwerter Monsieur Pitou, habe mich in der Sie betroffenen Sache einschlägig weitgehend interessiert und muss ich Ihnen mitteilen, dass Angelegenheit in Fachkreisen quasi unbekannt ist und daher nicht von Experten ausgeführt sein kann. Ja, auch ist keines ihrer abhandenen Objekte zu Umwandlung in bare Münze bei zuständigen Abnehmern geboten worden, was alles gewissermaßen mit Sicherheit auf Arbeit von Unbekannt sowie Einzelgänger und dergleichen hinzeigt. Und bin ich mit Grüßen und stetiger Dankbarkeit in dem einer Hand die andere Welt stets der Ihre, Pierre Le Pelican. Moment, hier ist noch, der es Ihnen auf ewig hoch berechnet, dass Sie mich seinerzeit haben laufen lassen und mein Leben somit quasi gewendet. So, das war's. Ja? Was habe ich gesagt, Emil? Sie ist keine Berufsverbrecherin. Da bin ich aber glücklich. Und so lassen wir sie laufen. Genau wie damals deinen Edelgauner Pelican, der dir jetzt so dankbar das Händchen wäscht. Aber das war doch ein ganz anderer Fall. Ja, eben. Dem hast du auch wenigstens gleich auf frischer Tat den Saphir wieder abgenommen, den er so elegant in sein Taschentuch gehustet hat. Aber bei Damen, da sind wir ja nicht so kleinlich. Oh nein, nein. Was bedeuten schon 86.000 Francs für die Brüder Pitou? Ach, hör auf, Emil. Oh Gott. Nein. Ich bin ihr auf der Spur. Ich habe mir Dutzende von Pariser Klatschgeschichten angehört, vor allem aus Theaterkreisen. Ein paar davon handeln von derselben Frau. Sind sie besonders rührend? Oder duften sie nach Herrenparfum? Nein, es ist eine bestimmte Art in ihrem Verhalten, die sich immer wiederholt. Und dann der Name. Aha. Einmal Therese, ein andermal Theresina, dann wieder Rese. Ja, großartig. Gehen wir sie doch einfach besuchen. Wo ist sie denn? Ja, das ist das Einzige, was ich noch rausfinden muss. Marcel, du machst mich wahnsinnig. Bis jetzt habe ich 298 alleinstehende Damen in Hotels und in anderen Unterkünften überprüft. Marcel. Verlass dich auf mich, Emil. Ich finde sie, wenn ich nichts anderes in meinem Leben mehr mache. Kurz darauf jagt mein Bruder Marcel hinter der 299. alleinstehenden Dame her. In einem kleinen Hotel nähe Rivoli. Monsieur, sie kommt. Bitte verstecken Sie sich hinter dem Türvorhang. Ja, ja, ja. Bitte. Botti. Ja? Mein Gepäck. Schon in der Droschke, Madame. Schön. Und das ist für Sie, junger Mann. Besten Dank. Wünsche eine angenehme Reise, Madame. Sehr, sehr freundlich. Ja, ja, meine Nichte wird sich sehr freuen. Und auch ich bin gerne in der Bretagne. Immer wieder. Ja, ja, mein Stock. Wo habe ich nur meinen Stock? Hier. Sie haben ihn angelehnt. Bitte sehr, Madame. Oh, danke schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich komme wieder. Bestimmt. Auf der Rückreise. Monsieur, kommen Sie heraus. Monsieur, sie ist schon fort. Ja, ja, ja. Sind Sie jetzt überzeugt? Ich habe es Ihnen doch gleich gesagt. Unsere alte Dame ist niemals Ihre junge Dame. Und sonst haben wir hier seit Wochen keine alleinstehende Dame gehabt. Leider. Tja, sagen Sie, riechen Sie nichts? Nein. Ach so, ja. Ein Herr mit Pfeife, kurz zuvor. Das zieht ja immer so schlecht ab. Nein, da ist noch was anderes. Lassen Sie mich in Ihr Zimmer. Bitte, rasch. In das von der alten Dame? Ja, bitte. Bitte hier. Das ist für Sie. Danke, Monsieur. Aber Sie bestehlen sich selbst. Bitte. Hier ist der Schlüssel. Okay. Lieber Emil, diesen Brief schicke ich dir durch Boten. Eine alte Dame im silbergrauen Haar hat soeben ein kleines Hotel in der Nähe der Rue de Rivoli mit ihrem Gepäck verlassen. Ich war kurz darauf in ihrem Zimmer. Es roch stark nach Peau d'Espagne. Die alte Dame wollte angeblich in die Bretagne, zufällig aber hat das Zimmermädchen eine Fahrkarte bei ihr gesehen. Nach Marseille. Sie ist es. Wenn du diese Zeilen liest, bin ich schon im Zug nach Marseille, dein Bruder Marcel. Hinreißend. Eine hinreißende Geschichte. Es ist keine Geschichte, Madame. Sie wissen es. Sie behaupten also, Monsieur, wie war Ihr Name? Marcel Pitou. Auch das wissen Sie genau. Marcel Pitou. Ich bin also diese Gaunerin, davon sind Sie überzeugt? Ich weiß es. Wundervoll. Sie ahnen gar nicht, was Sie mir für ein Vergnügen machen. Madame. Lieber Freund, Sie betreten den Speisewagen, Sie rollen auf mich zu wie eine abgeschossene Kanonenkugel. Sie setzen sich ungefragt an meinen Tisch und erzählen mir Ungeheuerliches. Ja, glauben Sie denn wirklich, ich würde mir das bieten lassen, wenn ich nicht solchen Spaß daran hätte? Ja, glauben Sie im Ernst, ich würde Sie auch noch einladen, hier meinen Wein mit mir zu trinken? Ihr Wohl, Monsieur Pitou. Hm. Schmeckt Ihnen der Bordeaux? Wie? Ach so, ja. Ja, danke. Sehr intensiv. Starke Blume. Also, erzählen Sie mir weiter. Wie haben Sie meine Spur gefunden? Indem ich nach Ihnen gesucht habe. Das muss Ihnen genügen. Und jetzt habe ich Sie. Sie und den Schmuck. Wo ist er? Ja, wo habe ich ihn? Oh, vielleicht in meiner Handtasche. Wollen Sie nachsehen? Sie machen sich lustig über mich. Warum tun Sie das? Damit kommen Sie nicht durch. 86.000 Francs, haben Sie gesagt? Das sind unsere zwei kostbarsten Garnituren. Und die Polizei? Unternimmt die denn gar nichts? Ich finde das unerhört. Hören Sie endlich auf, Komödie zu spielen. Es könnte eine Tragödie daraus werden, Madame Therese. Heiß ich so? Woher wissen Sie das? Ich weiß noch viel mehr von Ihnen. Wirklich? Erzählen Sie mir etwas über mich, bitte. Wie Sie wünschen. Vor mehr als 3 Jahren kommt eine gut aussehende junge Person nach Paris. Als Gesellschafterin in eine reiche Adelsfamilie. Eines Tages beschuldigt sie der Graf Familiensilber gestohlen zu haben. Sie leugnet und wird von ihm fristlos entlassen. Darauf ohrfeigt sie ihn in Anwesenheit seiner Familie und einiger Gäste und bezeichnet ihn als rachsüchtigen Dorfgockel, was ihm als Spitzname bis heute anhängt. Man sagt, die Gräfin habe sich nur ungern von ihrer Gesellschafterin getrennt und ihr zum Abschied Geld geschenkt. Wie hieß die Person? Therese. Auf Ihr Wohl, Monsieur Pitou. Danke. Danke, Madame. Erzählen Sie mir noch etwas. Einige Zeit später amüsiert sich Paris über den Scheidungsprozess der Schauspielerin Odette von ihrem Ehemann, dem reichen Seidenhändler. Sie hat ihn dabei überrascht, wie er einer ihrer Schülerinnen aus Leidenschaft die Bluse zerriss. Diese Schülerin stellt sich bereitwillig als Scheidungsgrund zur Verfügung und legt vor Gericht neben der zerrissenen Bluse auch einen eindeutigen Brief des beklagten Ehemanns vor. Die Odette wurde sehr profitabel geschieden. Sie soll diese begabte Schülerin mit Namen Theresina auch weiter unterrichtet haben. Unentgeltlich. Was sie sonst nie tut. Was ist aus der Schülerin geworden? Das weiß niemand. Außer mir. Sie sind ein amüsanter Erzähler. Bis jetzt hat man von mir immer das Gegenteil behauptet. Noch eine Geschichte? Ja. An einem kleinen Pariser Theater soll ein neues Stück herausgebracht werden, mit einer bis dahin unbekannten Schauspielerin in der Hauptrolle. Kurz vor der ersten Probe findet man den Direktor auf dem Boden seines Büros neben den Scherben einer chinesischen Vase mit einer riesen Beule auf der Stirn. Er verweigert jede Auskunft, aber die Hauptrolle wird umbesetzt. Von der unbekannten Schauspielerin kennt man nur den Vornamen. Res. Fantastisch. Und das alles soll ein und dieselbe Person sein? Nur wegen des ähnlichen Namens? Nicht nur deswegen. Und obendrein ist es auch noch die Gaunerin, nach der Sie suchen. Wie kommen Sie nur darauf? Mein Instinkt. Auch sie ist eine begabte Schauspielerin und eine außergewöhnliche Frau, genau wie die Therese meiner Geschichten, genau wie Sie, Madame. Sie sind die... Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass ich es selber bin. Ich habe Sie und Ihr Parfum sofort wiedererkannt. Auch wenn Sie heute nicht blond, sondern dunkel sind. Sie sind es, Madame. Und Sie hassen die Männer. Vielleicht mit Grund, ich weiß es nicht. Aber ich... Monsieur? Sie sind völlig skrupellos. Wenn es darum geht, einem Mann zu schaden, einem Mann, der Sie beleidigt hat. Möglich, dass Sie sich dabei im Recht fühlen. Aber diesmal sind Sie zu weit gegangen. Sie sind ja außer sich. Was Sie mit uns gemacht haben, war gemeiner Betrug. Kriminell. Denn wir haben Ihnen nichts getan. Uns haben Sie nicht einmal gekannt. Und ich verstehe das nicht, nicht bei Ihnen. Bitte beruhigen Sie sich doch. Abgesehen vom Wert der Juwelen, Madame. Sie haben mir Fürchterliches angetan. Sie haben mich gedemütigt. Wissen Sie, was eine Zwangsjacke ist? Waren Sie schon einmal in einer Gummizelle? Nein. Aber ich, mehr als 3 Stunden. Warum lachen Sie nicht? Arme Monsieur Pitou. Schauen Sie mich nicht so an. Trinken wir noch einmal. Nur auf Sie. Nein. Trinken wir auf das Wohl von Therese. Sie hat es bitter nötig. Auf Sie, Madame. Was haben Sie nun mit mir vor? Ich werde nicht von Ihrer Seite weichen, bis ich den Schmuck wieder habe. Oh ja, tun Sie das. Fabelhaft. Das erste aufregende Erlebnis in meinem langweiligen Leben. Ihr Leben langweilig? Ja, Monsieur. Ich glaube, jetzt ist der Augenblick für die Wahrheit gekommen. Endlich, Madame. Ich heiße Marie und bin verheiratet. Mit dem langweiligsten Mann von Lyon. Dort wohne ich mit ihm in einem langweiligen Vorort. Einmal im Jahr fahre ich für eine Woche nach Paris zu meinen Eltern. Eben komme ich von dort. In Paris setzt mich mein Vater in den Zug. Auf dem Bahnsteig von Lyon nimmt mich mein Gatte in Empfang. Wie einen Gegenstand. Das ist mein Leben. So bin ich es gewöhnt. Und nun habe ich Sie getroffen. Verstehen Sie, was das für mich bedeutet? Ja? Hören Sie mir überhaupt zu? Monsieur? Ja. Aber es nützt Ihnen nichts. Ich bleibe bei Ihnen. Oh ja, bitte. Ich werde in Lyon aus dem Zug steigen, Sie dicht an meiner Seite. Mein Mann kommt auf uns zu. Ihre Frau ist eine Betrügerin, rufen Sie aus. Und nun das Gesicht von meinem langweiligen Gatten. Fassungslos. Es zerfällt vor Staunen in lauter kleine Stücke. Um das zu erleben, Monsieur, werde ich Sie um keinen Preis mehr von meiner Seite lassen. Sie sind zynisch, Therese. Zynisch. Was haben Sie, Monsieur Pitou? Sind Sie müde? Ja, sehr. Die letzten Nächte nicht geschlafen. Aber ich bleibe wach. Sie entkommen mir nicht, Therese. Schon wieder Therese. Wissen Sie was? Durchsuchen Sie mein Gepäck, wenn es Ihnen Spaß macht, ja? Durchsuchen Sie mich selbst, meine Kleider. Aber nein, das geht ja nicht. Schade. Sie könnten mich ausziehen bis auf die Haut und würden nichts finden. Zumindest nicht das, was Sie suchen. Aber wie ich sehe, ziehen Sie es vor, einzuschlafen. Armer Monsieur Pitou. Bitte auf, Monsieur. Die Tische müssen gedeckt werden für das Souper. Was ist denn? Was wollen Sie von mir? Kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie? Ich bin der Ober. Hier im Speisewagen. Sie kennen mich doch. Speisewagen? Ja. Hab ich geschlafen? Ja, sehr tief. Wo ist sie? Therese! Die Dame ist in Lyon ausgestiegen. Sie war sehr besorgt um Sie, Monsieur. Was? Sie hat mich inständig gebeten, ich möchte Sie noch eine Weile schlafen lassen, ja. Oh nein. Ja, doch. Sie hat gesagt, wecken Sie Monsieur erst nach Lyon. Der Arme hat Schlimmes durchgemacht. Hat sie zu mir gesagt. Ja. Hat sie gesagt? Ja. Und ist ausgestiegen? Ja. In Lyon? Ja, Monsieur Lyon. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ich habe sie auf dem Bahnsteig gesehen, mit ihrer Reisetasche. Mm. Sie hat einen Brief für Sie dagelassen, Monsieur. Bitte sehr, bitte. Danke. Monsieur Pitou, bin ich so langweilig? Ich mag Kavaliere nicht, die in meiner Gegenwart einschlafen. Oder war es der Wein mit der starken Blume? Die von Ihnen sogenannte Therese. Oh, dieses Satansweib. Monsieur? Sagen Sie, sind Leute hier gewesen seitdem? Niemand. Es ist noch zu früh für Suppe. Hat auch niemand hereingeschaut? Nein. Doch. Doch, eine alte Dame, kurz nach Lyon. Silbergraues Haar? Ja. Mit Stock? Ja, Monsieur. Oh. Was kann ich für Sie tun? Ach, danke. Es geht schon. Fahren Sie noch weit, Monsieur? Marseille. Ich fahre nach Marseille. Lieber Emil, es ist ihr gelungen, mich einzuschläfern. Aber sie hat mich unterschätzt. Das war ihr erster großer Fehler. Eben hier in Marseille angekommen, bin ich ihr schon wieder auf den Fersen, während sie glaubt, dass ich in Lyon nach ihr suche. Das wollte sie nämlich. Sie ahnt nicht, was ich alles weiß. Zum Beispiel über eine silbergraue alte Dame mit einer Fahrkarte nach Marseille. Und über den Duft von Peau d'Espagne in einem Pariser Hotelzimmer. Das Spiel geht bald zu Ende. Dann bringe ich dir den Schmuck, wie versprochen, zurück. Dein Bruder Marcel. Monsieur Damme, nach diesem Brief, von dem ich kein Wort begreife, fahre ich auch nach Marseille. Mit dem nächsten Zug. Ich habe Angst. Nicht nur um den Schmuck. Schön, dass du gekommen bist, Emil. Marcel, ich bitte dich, komm endlich zu dir. Wieso denn? Ich bin ja ganz bei mir. Ich habe sie und ich habe den Schmuck. Ja, was? Wo denn? Ich sehe nichts. Wir brauchen uns nur noch zu holen. Hör zu. Wie der Zug hier in Marseille angekommen ist, habe ich sie auf dem Bahnsteig im Menschengewimmel entdeckt. Ja? Seitdem beobachte ich sie auf Schritt und Tritt. Sie ist hier im Hotel. Als alte Dame im silbergrauen Haar. Na gut, wenn du so sicher bist, worauf warten wir noch? Der Schmuck. Der Schmuck. Die silbergraue alte Dame hat ihn nicht bei sich. Aber wir holen ihn uns noch heute Abend. Und wo bitte? In einer Seitengasse der Canebière. Im Varieté-Theater Arabia. Den vierten Abend sitze ich heute in dieser Loge. Du hast dich wirklich verändert, Marcel. So ein Lokal hättest du vorher nie betreten. Die nächste Nummer ist es. Scheherazade. Ich glaube es einfach nicht. Jetzt! Schau sie dir an! Das ist sie! Das ist ja faszinierend, das ist ein tolles Weib. Ja. Erinnerst du dich dann nicht, Marcel? Ich erkenne sie gar nicht wieder. Aber ich, sie und den Schmuck. Siehst du ihn? Ja, das ist super. Hier, komm. Hier, nimm das Opernglas. Scheherazade ist eine berühmte Nummer. Das Theater Arabia bringt sie schon seit 10 Jahren. Immer in demselben, ebenfalls berühmten Kostüm. Nur die Tänzerinnen wechseln. In das Kostüm sind mehr als 4000 Schmucksteine verarbeitet. Vom Kopfputz bis zu den Schnabelschuhen. Na, das sehe ich. Das sind doch Imitationen. Strass, falsche Perlen. Das ist doch alles Plunder. Ja, ja, selbstverständlich. Schöner Plunder, gut gemacht. Jetzt schau mal genau auf die Halspartie. Ja. Über dem Ausschnitt. 6 Reihen Perlen, falsche. Darüber ein breites Band aus Strass. Ja. Und dazwischen? Na? Das ist ja ungeheuerlich. Brillant. Unsere Brillanten. Das Collier. Und auf dem Kopf, direkt unter dem gedrehten Schleier, das Diadem. Ja. 3 Abende habe ich von diesem Platz aus mit dem Opernglas das Kostüm abgesucht. Es ist alles da. Beide Garnituren. Brillanten und Rupide. Vollständig. So eine Frechheit. Ich hole sofort die Polizei. Nein. Gerade das wollten wir doch nicht. Diese ganze lächerliche Geschichte. Aber fängst du schon wieder damit an? Was sollen wir denn sonst tun? Bleib du hier. Der Tanz ist gleich zu Ende. Ich gehe zu ihr in die Garderobe und komme wieder. Mit dem Schmuck. Ganz einfach. Oh nein, nein, nein, nein, nein. Ich gehe mit. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich nur eine Minute mit diesem Weibchen da allein lasse. Ach, wie du meinst. Aber lass mich reden. Ich kenne sie. Gut. Sie haben gewonnen, Monsieur. Was werden Sie tun? Danke. Übergeben Sie mich der Polizei? Nur, wenn Sie uns dazu zwingen, Madame. Sie triefen ja vor Edelmut, Marcel Pitou. Das brauchen Sie für Ihr Selbstbewusstsein, nicht wahr? Madame, lassen Sie gefälligst meinen Bruder endlich... Emile, nicht genug damit, dass Sie ihn in die Irrenanstalt einsperren lassen und dann im Zug vergiften. Sie übertreiben. Haben Sie ihm etwas in den Bordeaux geschüttet, ja oder nein? Natürlich, es ist mir nichts anderes übrig geblieben. Dann du hör dir das an, Marcel. Emile, bitte lass mich. Madame Therese, geben Sie uns jetzt den Schmuck. Mit Vergnügen. Sogar Ihre Etuis mit der fabelhaften Aufschrift habe ich noch. Gebrüder Pitou, Juweliere, Rue de la Paix, Paris. Das Feinste vom Feinen. Sehen Sie alles da. Colliers, Ohrgehänge, Armbänder und das Diadem. Der ganze Glitzerzauber. Um ehrlich zu sein, er gefällt mir gar nicht mehr. Zu protzig. Sie sind reichlich unverschämt. Sie mögen mich nicht, Monsieur Emile? Nein, Madame. Hätten Sie mich unter anderen Voraussetzungen kennengelernt, würden Sie alles dafür tun, mich so rasch wie möglich in Ihr Bett zu kriegen. Oder irre ich mich? Madame, ich warne Sie. Aber weil ich mich an Ihrem Eigentum vergriffen habe, verabscheuen Sie mich nun, nicht wahr? Nein, Madame, nicht nur deswegen. Verschwinden Sie jetzt, bevor ich mir es anders überlege. Mit Vergnügen. Oh, beinahe hätte ich vergessen. Das da gehört Ihnen ja auch noch. Ihnen, Emile Pitou. Bestimmt können Sie bald alles wieder verwenden. Jetzt muss ich mich wirklich verabschieden. Mein Wagen wartet draußen. Was ist denn das? Zeig doch mal her, Emile. Perlen? Unechte Perlen für eine unechte Gräfin. Die Rose aus Kiew. Das war sie? Ja, anzunehmen. Eine Flut roter Locken hinter einem Fächer von weißen Reiherfedern. Mehr habe ich nie von ihr gesehen. Was habe ich gesagt? Sie ist keine Berufsverbrecherin. Aber ein skrupelloses, eiskaltes, niederträchtiges Biest. Beleidigt hast du sie. Du wolltest sie kaufen mit falschen Perlen obendrein. Also beklaut sie uns. Was eine feine Moral. Einsperren sollte man sie. Ach, hör auf. Den Schmuck hast du doch wieder. Und dich hoffentlich auch. Wie besessen warst du von ihr. Das nehme ich dir am meisten übel. Gib mir jetzt die Etuis. Ich lasse sie nicht mehr aus der Hand. 86.000 Francs, immerhin. Wo ist denn... Wo ist denn das Armband? Das Rubinarmband? Was? Das muss... Sie hat es... Aber wir haben es doch beide... Gestohlen. Vor unseren Augen. Und dazu das freche Geschwätz. Keine Berufsverbrecherin, dass ich nicht lache. Komm, schnell, in den Hotel. Nein, da ist sie nicht mehr. Sie hat schon nachmittags die Rechnung bezahlt. Und wo ist sie dann? Du weißt doch immer anscheinend alles. Ist doch unwichtig. Eine silbergraue alte Dame hat nämlich bei der Transatlantischen Generalkompanie einen Kabinenplatz bestellt. Für ihre Nichte. Das Schiff heißt Liberté und fährt nach New York. Morgen früh um 10 Uhr. Marcel Pitou. Also doch. Ja, Therese. Warum? Warum? Das Spiel war doch zu Ende. Die Gelegenheit war zu verlockend. Sie wollten es genau wissen, ob es einen Mann auf der Welt geben kann, der Ihnen gewachsen ist. Ja, vielleicht. Und ausgerechnet ein Mann wie ich. Demütigend für Sie, nicht wahr? Und damit sind wir quitt. Geben Sie mir das Armband und ich verschwinde. Das Schiff fährt erst in einer Stunde. Leisten Sie mir Gesellschaft? Wozu? Ich rede gern mit Ihnen. Worüber? Sie bekommen bald eine Glatze, wissen Sie das? Ich kann es nicht ändern. Außerdem sind Sie zu dick. Das sagt mein Bruder auch. Ich esse gern. Meine Art von Glück. Und die Frauen? Was sagen die dazu? Welche Frauen? Ich habe kaum Erfahrung mit Frauen. Die wenigen, die ich gehabt habe, waren lächerlich und beschämend. Für die Frauen? Nein. Immer nur für mich. Sie sind der erste Mann in meinem Leben, in dem ich ein menschliches Wesen erkenne. Nicht nur ein Stier oder ein Pfau. Oder einen rachsüchtigen Dorfgockel, ich weiß. Das war fast eine Liebeserklärung. Sparen Sie sich das. Ich wünsche Ihnen Glück, Therese. Marcel, das Armband. Vergessen Sie es nicht. Hier. Danke. Was machen Sie denn da? Ich lege Ihnen das Armband um Ihr Handgelenk. Sie Verbrecherin. Vielleicht begegnen Sie einmal einen Mann, den Sie nicht hassen, Therese. Dann soll es mein Hochzeitsgeschenk für Sie sein. Sie, Marcel, Sie hasse ich nicht. Muss ich Sie deswegen gleich heiraten? Das überlasse ich Ihnen. Jedenfalls als Juwelen für eine Braut haben uns beiden doch von Anfang an Rubine besser gefallen. Nicht wahr, Therese? Ja, Marcel. Damit, Monsieur Dame, ist die Geschichte, die ich Ihnen heute vorführen wollte, zu Ende. Wie sie weitergeht, weitergehen könnte, eigentlich liegt das doch auf der Hand, finden Sie nicht? Juwelen für eine Braut von Anne Faber mit Karl Michael Vogler, Gerd Vespermann, Luise Martini, Hans Quest, Gernot Duda und anderen. Komposition Joachim Faber, Regie Otto Kurt, Produktion Bayerischer Rundfunk 1975.